Nicht du so, als wenn wir Freunde wären. Als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Ich tu, als gäbe es uns nicht mehr. Dabei macht es mich kaputt, bis du hier abziehst. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrag es nur, um dich nicht zu verlieren. Und tu so, als wenn wir Freunde wären. Dabei weiß ich ganz genau, ich krieg das nicht hin. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären. Als wär's mir egal, wie du mich ansiehst. Ich tu, als gäbe es uns nicht mehr. Dabei macht es mich kaputt, bis du hier abziehst. Du hast keinen Plan, was mit mir gerade passiert. Und ich ertrag es nur, um dich nicht zu verlieren. Und tu so, als wenn wir Freunde wären. Dabei weiß ich ganz genau, ich krieg das nicht hin. Ich tu so, als wenn wir Freunde wären. Und tu so, als wenn wir Freunde wären. Dabei weiß ich ganz genau.